Gesetz der Erde, aber auch vor allen Dingen das Gesetz der Kriegsführung. Und dieses Gesetz der Kriegsführung gilt ja nichts anderem wie der Rettung unseres Volkes. Ich seh den Rassenkrieg beginnen. Ich spür die Wut in unserem Land. Ich weiß, wir werden ihn gewinnen. Was dann passiert, ist allen wohl bekannt. Und du sagst mir, das wäre nicht dein Bier. Der Rassenkrieg kommt auch zu dir. Ich weiß, ihr habt alle Waffen und ihr seid zum Kampf bereit. Gemeinsam werden wir es schaffen. Wir hoffen in eine neue Zeit. Eine bessere Zeit. Und da sagst du zu mir, das wäre nicht dein Bier. Der Rassenkrieg kommt auch zu dir. Zu dir, zu dir. Stück. Und beißt in ein weißes Brötchen rein. Da wimmelt's plötzlich an der Türe. Ja nu, wer kann das denn so früh sein? Der Briefträger bin gleich, einen Brief aus Österreich. Fanpost von der BBA. Der Briefträger bin gleich, einen Brief aus Österreich. Fett!